Abends wurde ich im Hause des Bankiers sehr freundlich aufgenommen und kam erst ziemlich spät in den Gasthof von Mutter Sick. Es waren nicht viele Gäste da und bald gingen auch die. In einer Ecke saß ein städtisch gekleideter Mann. Er war mit einem großen Beefsteak beschäftigt. Ich hatte mich abseits niedergelassen und wollte in Ruhe noch ein Glas Bier trinken. Da erschienen noch zwei späte Gäste. Der eine war klein und dick, der andere lang und dünn. Alte Bekannte von mir. Der Kleine hieß Dick Hammerdall, der Lange Pitt Holbers. Sie waren unzertrennlich und erfahrene Westmänner. Dabei Originale, die überall Heiterkeit erweckten. Ich saß so, dass sie mich nicht gleich sehen konnten. Stattdessen stürzten sie auf diesen Mann mit dem Beefsteak los, der die beiden ebenfalls kennen musste. Es war ein staatlicher Detektiv namens Tresco, der wohl hinter einem Verbrecher her war. Nachdem sich die erste Wiedersehensfreude bei den drei Männern gelegt hatte, nahmen sie alle Platz und die beiden Neuen gaben ihre Bestellung auf. Ich konnte ihrer Unterhaltung ohne Schwierigkeiten folgen, da sie nicht besonders leise geführt wurde. Und wie ist es euch beiden die ganze Zeit über ergangen? Gut, sehr gut sogar. Wir haben so viel verdient, dass wir nicht mehr wissen, wohin mit dem Geld. Da seid ihr ja zu beneiden, Mr. Hammerdahl. Zu beneiden, Mr. Tresco? Wieso? Was sollen wir mit unseren Geldstücken, unseren Schecks und Anweisungen im Wilden Westen machen? Hä? Geht nach dem Osten und genießt da euer Leben. Was? Das ist doch wohl nicht euer Ernst. Wir gehören da nicht hin und würden es dort auch nicht lange aushalten, ohne unsere Prärie. Und dort brauchen wir für nichts etwas zu bezahlen. Aber Pitt und ich haben einen Ausweg gefunden. Nicht wahr, Lange? Haben wir, Dicker. Pitt hat eine alte Tante im Osten. Der wollen wir unser ganzes Geld bringen. Meins auch. Ich brauch's ja auch nicht. Nicht wahr, Lange? Stimmt, Dicker. Und darum sind wir hier an der Grenze des Ostens. Und wenn die alte Tante schon tot ist? Na, dann kriegen's ihre Kinder oder deren Kinder das Geld. Bleibt sich gleich. Dann habt ihr das viele Geld etwa bei euch, Mr. Hammerdahl? Natürlich. Werden doch nicht erst noch einen Diener mieten, der es uns nachträgt? Hier, in dieser schönen Umhängetasche, da sind die Moneten. Die kommt nachts unter meinen Kopf, da ist sie sicher. Pitt Holbers hat die gleiche, nicht wahr, Lange? Genau, Dicker. Da kann gar nichts passieren. Wir haben unser ganzes Vermögen in gute Anweisungen und Schecks verwandelt. Ausgestellt von Grey and Wood in Little Rock. Jedes Bankhaus zahlt die volle Summe aus. In Gold oder Silber. Bleibt sich gleich. Seht her, hier habe ich... Was ist los, Mr. Hammerdahl? Moment. Sag mal, Lange, hab ich denn die Schecks in eine Zeitung gewickelt? Nein, wozu auch, Dicker? Mich trifft der Schlag. Das sind ja alles nur Zeitungsblätter. Wieso, Dicker? Wieso? Die Schecks haben sich in alte Zeitungen verwandelt. Verstehst du das nicht? Nein. Wusste gar nicht, dass du auch zaubern kannst, Dicker. Sieh doch mal in deiner Tasche nach. Hast du deine Schecks da reingezaubert? Ach, Quatsch! Sieh nach! Ne? Komisch. Lange? Gut machst du das, Dicker. Auch bloß Zeitung. Sehr gut. Weg. Alles weg. Wir sind bestohlen worden. Wieso? Von wem? Wie soll ich das wissen? Eine Frage, Mr. Hammerdahl. Eure Sache schlägt ja in mein Fach. Wann habt ihr die Schecks zum letzten Mal in der Hand gehabt? Gestern, bevor wir uns schlafen legten. Im Gasthaus vom alten Hillel, Water Street. Da gibt es doch nur einen gemeinsamen Schlafsaal. Ja. Aber da haben wir die Taschen natürlich nicht aufgemacht, Mr. Tresco, sondern unten in der Gaststube. Nicht wahr, Lange? Stimmt, Dicker. Dann hat man euch doch dabei beobachtet. Nein, wir waren ganz allein. Und nachher kamen die beiden Taschen dann unter unsere Kopfkissen. Wir wollen schnell zu Hille gehen. Vielleicht finde ich da einen Anhaltspunkt. Kommt! Bleibt ruhig hier, Mr. Tresco. Dort findet ihr den Dieb nicht. Wer seid ihr denn, Sir? Wieso mischt ihr euch in unsere Unterhaltung? Ja, ist denn das die Möglichkeit? Und Shatterhand, ihr kommt uns wie gerufen. Was ist da? Ihr seid euch Shatterhand? Seit gestern wohnt ihr bei mir und ich hab das nicht gewusst. Nun möchte ich aber von euch wissen... Alles später, Mutter Sick. Jetzt haben wir es hier mit einem Diebstahl zu tun. Also, Dick Hammerdahl, wann habt ihr die Wertpapiere in die Tasche gesteckt? Vorgestern, als wir die Tasche kauften. Wart ihr allein in dem Laden? Nein. Ein Mann stand neben uns, der sich auch zwei von der Sorte kaufte. Hat er gesehen, was hier in eure Taschen steckte? Ja, ich war lange. Stimmt, Dicker. Du sagtest noch zu dem Verkäufer, diese Umhängetaschen eignen sich sehr gut zur Aufbewahrung von so hohen Schecks. Oh, das war eine große Unvorsichtigkeit. Hat der Mann die Taschen gekauft, ehe er das hörte? Nein. Nachher. Wir trafen ihn dann in unserem Schlafsaal wieder. Dann ist er der Dieb. Er hat in seine eigenen Taschen die Zeitungen hineingetan und sie dann, als ihr schlieft, einfach mit den euren vertauscht. Ihr meint... Das sind gar nicht unsere Taschen? Dann müssen wir sie dem Mann zurückgeben. Nicht wahr, Dicker? Sei mal ganz still, ja? Ich mache das schon. Ist euch vielleicht der Name des Mannes bekannt, Mr. Hammerdahl? Nein. Kennst du ihn lange? Glaube nicht, Dicker. Ich habe den Mann gesehen, der eure Schecks zu Geld machte. $5,000 sind schon weg. Oh, oh, oh, der Kerl bringt die Tante um ihr schönes Geld. Wie heißt der Mensch? Ich habe ihn unter dem Namen Douglas kennengelernt. Douglas? Ach, wenn das der Douglas wäre, den ich suche. Er gibt sich für einen berühmten General aus. Und das ist er. Wo habt ihr ihn getroffen, Sir? Emiliano Estacalo. Und jetzt ist er hinauf in die Rocky Mountains. Zum St. Louis Park, wie ich weiß. Ich muss ihn fangen. Er darf mir nicht entwischen. Wir reiten mit euch, Mr. Tresco. Wir wollen unser Geld wieder haben, nicht wahr, Lange? Nein. Was? Es gehört doch der Tante, Dicker. Ach, du, das bleibt sich doch gleich. Dann werdet ihr also morgen früh Jefferson City wieder verlassen, Gentlemen? Ja, Mutter Sick. Aber wir kommen wieder. Ach, das soll mich freuen. Mr. Shatterhand, ihr bleibt doch noch hier, nicht wahr? Nein, ich schließe mich diesen drei Herren an. Oh. Wenn es Ihnen recht ist, heißt das. Was für ein Mr. Und Winnetou wird auch dabei sein. Na, ist Winnetou auch hier in Jefferson? Nein, aber in der Nähe. Jetzt sind wir schon fünf. Und der sechste kommt später dazu, Old Shoehand. Oh, Old Shoehand ist auch hier. Um unsere Pferde zu schonen, fahren wir morgen Mittag mit dem Schiff, würde ich vorschlagen. Ja, ja. Mr. Shatterhand, ich besitze augenblicklich kein Pferd und auch sonst müsste ich einiges anschaffen. Wollt ihr mir dabei helfen? Gern. Gewehr und Munition und so weiter kaufen wir morgen Vormittag hier. Aber das Pferd erst in Kansas City oder Topeka. Gut, in Ordnung. Mutter Sick. Ja, kennt ihr denn? Ihr habt sicher einen verlässlichen Boten, der Winnetou holen kann. Ja, den habe ich. Er kann sofort losreiten. Sagt mir nur genau, wo sich der Häuptling aufhält.